Wenn die Weltsicht eines Probanden hinterfragt und herausgefordert wurde, dann leuchtete diese Region besonders auf. Kaplan erklärte das folgendermaßen: Um eine alternative Sichtweise in Betracht zu ziehen, müsste man eine alternative Version von sich selbst in Betracht ziehen. Mich mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen, die meiner eigenen widerspricht, bedeutet also auch immer eine punktuelle existenzielle Krise, weil ich gezwungen bin, eine andere Version von mir zu imaginieren und folglich in Frage zu stellen, wer ich selbst eigentlich gerade bin. Als erzählende Affen wissen wir, wie mächtig eine gute Geschichte sein kann. Unser narrativer Instinkt versucht, unser Leben in Zusammenhängen zu schreiben. Wenn man mich fragt, wer ich bin, bin ich als Homo narrans dazu verleitet, aus allen Aspekten meiner Existenz erzählerisch eine in sich kohärente, organische Einheit zu machen, die mit Sinn aufgeladen ist. Wir suchen uns auch aus, woran wir uns erinnern wollen, nämlich nach Gesichtspunkten narrativer Nachvollziehbarkeit. Was als persönliche Erinnerung ausgewählt wird, schreibt Giuliana Mazzoni, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften, muss zu der aktuellen Vorstellung passen, die wir von uns selbst haben. Im Ergebnis wird unser Ich zu einer kuratierten Präsentation unseres Selbst. Das würde jedoch bedeuten, dass unser narratives Ich nicht unser Ich, sondern eine fiktionalisierte Version davon ist. Die Experimentalpsychologie weiß längst, dass wir besonders da, wo wir von uns selbst oder gar unserer Vergangenheit erzählen, keine glaubwürdigen Quellen sind. Wir richten die Geschehnisse und Fakten zugunsten einer kohärenten Erzählung aus, nicht andersherum. Besonders unser Moral Bias, wie Will Storr ein Programm des inneren Erzählens nennt, biegt unsere wahren Intentionen im Sinne von breit akzeptierten ethischen Normen zurecht.